Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 35. Eine Bußpredigt der Tiere. Erster Teil. 27. Juli 1840. Nun wenden wir uns in die Schule der Hyäne und suchen unsere 14 Studierenden heim und wollen auch da noch wirksam vernehmen, wie weit es eigentlich dieses Völklein in dieser außerordentlichen Lehranstalt die kurze schon bekannte Zeit hindurch in der Besserung des Gemütes gebracht hat. Seht und merket wohl, und es soll da niemand haben, ein verstopftes Ohr und ein geschlossenes Auge, um zu vernehmen noch ein kräftiges Wort aus dem Rachen der schon bekannten Hyäne, ebenso eines Tigers, eines Löwen, eines Wolfes und eines Bären. Denn die Menschen sind voll Lüge, und es kann da auch nicht einer etwas Wahres dem anderen sagen, da euch schon gar oft die Erfahrung gezeigt hat, wie sehr die Gelehrten in der Irre sind, da alle ihre Irrlehren durch andere verdrängt werden, die oft noch schlechter sind als die Verdrängten und Gebrochenen. Somit ist es auch für euch nicht überflüssig, feste Worte aus der Sphäre der ungeheuchelten Natur, Vollmark und Kraft zu vernehmen und daraus auch ein gutes Notabene euch ins Herz zu schreiben, um daraus zu ersehen, wie wahrhaft, gerecht und getreu euer allerheiliger, ewiger Vater ist. Denn sehet, als nun die Zeit in ihrer Bestimmtheit erfolgreich abgelaufen war, da trat nun wieder die Hyäne voll Grimmes vor die erschreckte Gesellschaft, um durch die Angst ihre Gemüter desto aufmerksamer zu machen, und sprach mit von mir zulassend gelöster breiter Zunge aus weit geöffnetem Rachen wieder folgt. Auf dem Tode, so will es der große allmächtige Gott und Herr aller seiner zahllosen Geschöpfe. Die kurze Zeit ist schnell verronnen, schnell haben Tage und Nächte über eurem schwachen Dasein gewechselt. Damals, als ihr daher von mir, Hyäne, durch den mächtigen Willen des allerhöchsten Gottes geleitet wurdet, sahet ihr den Mond in seiner Fülle euch erleuchten, die schroffen Pfade der wirren Höhen bis zur Höhle, die ich und meine Kinder bewohnten und die wir euch willig abgetreten haben, damit ihr euch allda habt erlaben können in der frischen Kühle der Erde. Nun sehet ihr wieder an den Mond und sehet, wie er neuerdings groß und voll geworden ist, da er früher sich verloren hatte bis zur Nichtigkeit seines Lichtes und geworden ist dann ein Kind, dann ein Jüngling und nun wieder geworden ist gleich einem Manne voll Kraft und Majestät. Was euch dieser unablässig in kurzen Zeiträumen vollsinnig belehrend zeigt, das solltet ihr einmal in eurem Leben getreu nachahmen. Es soll und muss euch Weltlicht abnehmen, gleich dem Lichte des Mondes, damit ihr fähig werdet, nach eurer gänzlichen Hingabe des früheren Weltliches, was euer hochmütiger Verstand ist, ein neues Licht aus den hohen Himmeln aufzunehmen, welches da ist, eine wahre Liebe ohne Eigennutz und daraus die Gnade des großen heiligen Gottes. Sehet, so wie ich jetzt mit euch rede, so kann auch jedes Ding für euch sprachfähig werden durch die gnädige Zulassung von oben. So ihr aber verstockten, herrschsüchtigen Herzens bleiben werdet, dann fallet nieder vor uns, euch gemahnend an diese Rede, und denket, wie tief unter uns ihr stehet und wie hoch die Kinder Gottes über uns. Denn saget, welches Tier habt ihr je das andere beherrschen sehen? Welches Tier habt ihr sehen, sich etwas zu eigen? Welches Tier habt ihr sehen, je etwas dem anderen wegnehmen? Oder habt ihr uns je untereinander morden, sehen oder lügen und betrügen oder treiben Hurerei bloß zur Befriedigung der Wollust? Saget, wann habt ihr von uns eine Handlung begehen sehen, welche nicht wäre unserer naturgemäß gewesen, vollends? Wäre es denn nicht billig, dass die Tiere von euch erlernt hätten den nützlichen Gebrauch ihrer Kräfte? Und nun, wie ihr sehet, müssen wir reißenden Bestien euch Sanftmut und des Lebens weisen Ernst erst zeigen und lehren. O, schämet euch, ihr Herren der Welt, da eine Mücke, die um meine Ohren säuselt, mehr Weisheit besitzet als ihr und ganz Hanoch mit den 10 Städten sie besitzen, denn ist auch die Dauer ihres Lebens nur kaum auf einige Tage beschränkt und ihres Wirkens keine sichtbare Spur vorhanden, so hat sie aber selbst in dieser kurzen Lebensdauer unendlich mehr getan, als ihr seit den Zeiten Kains mit all eurer Städteerbauung und Brüdermarterung, denn sie erfüllte den in ihr waltenden Willen Gottes und hatte dankbare Freude dieses eitel kurzen Daseins. Allein ihr ewig leben sollenden Menschen konntet vergessen eures Wertes in euch und noch mehr des unendlichen Wertes der überheiligen Liebe des ewigen heiligen Gottes in eurem Geiste. Wir toten Wesen freuen uns dankbar des stummen, kurzen Lebens, und ihr Lebendigen könnet Freude haben, den Unrat des Todes mit gieriger Zunge zu lecken. O du großer, heiliger Gott, warum hast du denn nicht lieber lauter Hyänen, Tiger, Löwen, Wölfe und Bären erschaffen, die da allzeit tun deinen heiligen Willen? Und nie hättest du gedenken sollen zu erschaffen auch nur einen Menschen, der da nicht nur deines so überheiligen Willens, sondern sogar deiner selbst Willen vergessen konnte. O sehet her, ihr schönen, glatten Menschen, sehet meine abschreckende, zottige, elende Gestalt, ist sie nicht, als wäre sie in des Gottes Fluches Nacht gehüllt, und die eure dagegen in den höchsten Segen der ewigen Liebe? Aber wie ist es denn, dass unter der Hülle des Todes dank dem Schöpfer und unter eurer Haut des Segens Spott, Hohn, Verachtung und endlich sogar gänzliche Vergessenheit ihm entgegeneilt? Daher kommt es, dass ihr euch zum Auswurf der Hölle durch euren Ungehorsam gemacht habt, während mein Geschlecht in aller Knechtschaft der göttlichen Macht um viele Jahrtausende vor euch über die Fluren der Erde wandelnd in seiner Wildheit hartem Drucke doch nie aus der ihm von Gott angewiesenen Ordnung undankbar trat. O, bedenket wohl diese Worte einer reißenden Bestie und erhebet euch zur Würde, auch nur Geschöpfe genannt zu werden, und sehet, ob es euch einmal gelingen wird, Menschen genannt zu werden. Und denket dann, wie hoch noch dann die Kinder Gottes über euch stehen werden und dass ihr ihnen wenigstens ähnlich, wenn schon nicht gleich werden könnet und auch sollet. Meine Rede ist zu Ende, ihr aber bleibet und vernehmet noch ein anderes Geschlecht. Amen. Und seht, als nun die Hyäne diese eindringliche Rede vollendet hatte, da sprang in grimmiger Hast ein mächtig großer Tiger vor die eingeschüchterte Gesellschaft, blickte sie furchtbar ernst an und wandte seine Rute behende schwingend sich dann an den Redner und Anführer, sah ihn eine Weile starren Blickes an, sperrte endlich weit auf seinen tödlichen Rachen und begann dann wie folgt zu reden sagend. Die Fortsetzung folgt demnächst.